Siebte Frage, von wem müssen wir die christliche Lehre annehmen und sie lernen? Ja, dann kann man sicher sagen, gerade heutzutage, es gibt ja 100.000 christliche Lehrer und solche, die vorgeben, christlich zu sein. Es wird eben hier ganz klar eingeschränkt, klar gemacht. Wir müssen die christliche Lehre von der Heiligen Katholischen Kirche annehmen und sie lernen. Also gibt es nur eine wahre christliche Kirche, Lehre, Religion, egal wie man sagt, ja. Muss man eben auch aufpassen mit vielen Ausdrücken. Die protestantischen Kirchen, sagt man heute und schon lange, na, wenn das Gebäude meine, dann kann ich nur sagen, protestantischer Tempel, Gebetshaus, ist keine Kirche, ist auch nicht konsekriert, behaupten nicht einmal die Protestanten, dass sie irgendwie Gott besonders geweiht worden sei durch Heiligung, durch eine Konsekration. Und wenn ich die Institution meine, dann sowieso nicht. Man kann nur sagen, Sekten. Und das sind halt, gut, das muss man sich überhaupt überlegen, bei vielen Dingen, inwiefern man die gängigen Ausdrücke benutzen darf. Ja, man muss eben immer wieder Kopf drüber zerbrechen, was hinter gewissen Ideen, gewissen Schlagwörtern, die ständig, gibt es ständig neue davon, was da dahinter steht und ob das erstens mal überhaupt einen Sinn hat und welchen Sinn das hat, in welchem Sinn die Worte gebraucht werden. Ja. Und schon ein bisschen aufpassen, hier vor allem, wie gesagt, im Sprachgebrauch. Es gibt nur eine Kirche, eine wahre Kirche. Ja. Im Sinn der Institution. Das ist die heilige katholische Kirche, die von Christus gegründete Kirche, auf Petrus gegründet. Auch wenn wir momentan keinen Papst haben, ist trotzdem die Kirche auf Petrus gegründet. Das ist nicht, dass sie des Vakantisten, lehnen wir nicht das Papsttum ab, sondern sagen eben, momentan ist kein, formell gesehen, kein Inhaber des päpstlichen Amtes da. Dass jemand da den Platz warm hält, sozusagen, materiell gesehen, Platzhalter, aber keiner, der die Autorität Christi vertritt. Ganz offensichtlich nicht.